wenn die Welt verrückt ist und jeder Arm bedrückt ist, die leben noch. Auch wenn die Welt so schön ist und keiner weiß warum nicht, ich leb doch. Dazu nix ein. Geh ich ins Kino oder nein? Ich geh zu Freunden, das wär fein. Meine Freunde, die sind prima. Helft mir spielen, ich bin leer. Heute möchte ich glücklich sein. Fällt dazu du gar nicht sein. Bin wahrscheinlich noch zu klein. Bei den Freunden will ich sein. Meine Freunde, ihr seid super. Helft mir spielen, bin so leer. Ich bin klein, mein Herz ist rein. Meine Freunde sind so prima. Ich kann ohne sie nicht sein. Meine Freunde überall. Ich fröhlich sein, meine Freunde helfen spielen. Mir fällt dazu gar nichts ein. Meine Freunde helfen spielen. Meine Freunde, ihr seid super. Helft mir spielen, bin so leer. Heute möchte ich crazy sein. Meine Freunde, wo seid ihr? Mich verlassen, weg ist mein Schwarm, denn ich bin arm. Sie ist so schön, das sieht man doch gleich, denn ich bin reich. Sie hat mich verlassen, ich weiß auch warum, ich bin dumm. Sie langweilt mich, das ist mir nicht gleich, denn ich bin reich. Sie ist nicht sehr schön, ich weiß auch warum, ich bin zu dumm. Sie langweilt mich, das ist doch Betrug, ich bin schließlich klug. Schwarm, denn ich bin arm. Sie war zwar schön, doch das ist mir jetzt gleich, denn ich bin reich. Sie ist nicht schön, doch sie ist mein Schwarm, denn ich bin arm. Sie war zwar schön, doch das ist mir jetzt gleich, denn ich bin reich. Sie ist nicht schön, doch sie ist mein Schwarm, denn ich bin arm. Sie war zwar schön, doch sie ist mir jetzt gleich, denn ich bin reich. Thank you. ist vergnügt, das nur ein ganz beginnt, wenn ein Traum vorüberzieht. Dann ist's wohl Nacht, dann ist's wohl Nacht. Wenn die Stadt morgen zerwacht, wenn die Leich ihr Frühstück macht, wenn der Mond so leise kracht, dann ist's wohl Tag, dann ist's wohl Tag. Wenn die Mond sich langsam schließt, wenn im Kopf Gemüse schließt, wenn das Volk das Leben sieht, dann geht's mir gut, dann geht's mir gut. Doch denn alles ist vorbei und mein Liebe aus dem Fall und mein Schatz ist auch dabei. Hold your hands on the inside of my thighs and feel myself grinding. Wouldn't you like your cock in there? Hmm? You gotta get me real wet, though. Wet with pussy juice. The only way to get pussy juice is to just lick it gently. Right there, I'll pull back the hood for you. Just lick that little button so, so gentle. Little butterfly kisses. Come on, sloppy wet. Come on. Schnatter, schnatter, diese Weiber, sexy, sexy, ihre Leiber. Halt mal, halt. halt mal, ich will mal, halt mal, ich will mal, halt doch mal, ich will mal. Süße Wurst, eine Hand voll, geiler als Sehnsucht, ich bin randvoll. Oh oh, mein Bananenstecker, schmeckt der lila lecker, lecker. La la la la la la la la la la la la la la. Halt mal, ich will mal, halt mal. Ich will mal, ich will mal, ich will mal. Komm, spiel mit mir, komm, spiel mit mir. Komm, spiel mit mir. Süße 19, ich muss dich küssen. Lila Moschee mit Zuckersüße. Sex, sex, sex, ich fliege ab. Lila ohne dich ist schlapp. Ich bin Starve meiner Triebe, seit ich Fräulein Nickel liebe. Nach drei Wochen Lilas Hiebe sind viel schöner als bloße Liebe, sind viel schöner als bloße Liebe. Ah, ah, ah, halt mal, komm, ich will doch, komm, spiel mit mir, komm, spiel mit mir, ich will doch, spiel mit mir, komm. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah. Ich bin ein Computer, ich bin immer glücklich, ich bin programmiert, programmiert auf Glück. Ich hab keine Sorgen, ich liebe Bananen, ich bin der Computer, der nur glücklich ist. Ich möchte kein Mensch sein, ich bin immer glücklich, ich mag auch Bananen, in meinem Glücksprogramm. Ich bin der Computer, ich bin das Glücksprogramm, ich kann alles machen, in meiner Programmwelt. Ich kann auch verreisen in ein Landprogramm. Ich pflück mir Bananen an einem Poststrand. Ich bin der Computer. Ich bin immer glücklich. Ich bin programmiert. Programmiert auf Glück. Mein Schöpfer war ein Mensch und schon lange ist er tot. Doch ich liebe Walter und bin immer glücklich. Das wäre was für euch, ihr Menschen, aber ihr bekommt es nicht. Jede Nadel ein Soldat, jedes Fähnchen eine Kompanie. so ist es an die Wand gepinnt, das Spiel beginnt. Jetzt oder nie. Generäle essen gerne Erdbeereis. Generäle trinken gerne Bier. Generäle essen gerne Erdbeereis. Jede Nadel ein Soldat, jedes Männchen eine Kampagne. So ist es an die Wand gepinnt, das Spiel beginnt. Jetzt, jetzt, jetzt oder nie. Generäle essen gerne Erdbeereis. Und trinken ab und zu mal ein Bier. Generäle essen gerne Erdbeereis. Die Schlacht beginnt, das blaue Fähnchen rückt vor. Die gelbe Nadel sticht, das Fähnchen bricht. Das Spiel ist aus. Generäle essen gerne Erdbeereis und trinken ab und zu mal ein Bier. Generäle essen gerne Erdbeereis. Jede Nadel ein Soldat, jedes Fähnchen eine Kompanie. So ist es an die Wand gepinnt, das Spiel beginnt. Das Insekt, das Insekt, das Insekt.